im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, ganz pünktlich, wie sich das gehört, sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf den ersten Anrufer. Das ist Tobi. Tobi ist 31. Guten Morgen, Tobi. Hallo, Domian. Hallo, Tobi. Dich. So, über was reden wir beide? Ja, erstmal schön, dass ich durchgekommen bin. Freue mich sehr. Freue mich, dass du da bist. Ich habe folgendes Problem. Ich leide seit 8 Jahren unter einer Angststörung. Mhm. Unter Panikattacken. Bitte? Panikattacken. Ich verstehe das nicht, was du sagst. Unter Panikattacken. Panikattacken. Halt mal den Hörer still. Es klang gerade so verwurstelt. Okay, Panikattacken. Hörst du mich jetzt besser? Ja, es ist okay. Hm? Okay. Und es fing im Prinzip alles so an, dass ich damals einen Anfall hatte im Geschäft. Sprich, mir wurde es ziemlich schlecht, übel. Ich habe es dann unterm Autofahren zusammengehauen damals. Wie unterm Autofahren zusammengehauen? Du hast den Anfall während des Autofahrens dann bekommen? Genau, richtig. Auf einmal hat mein ganzer Körper angefangen zu kribbeln. Mhm. Und mir wurde es auf einmal ganz schwindelig und ganz schlecht. Und du warst mitten in der Autofahrt? Ich war mitten in der Autofahrt, genau. Bei welcher Geschwindigkeit? Ja, es waren so 110, 120 dann auf der Landstraße, genau. Und was hast du dann gemacht? Und ich habe dann relativ zügig abgebremst und konnte glücklicherweise noch auf der rechten Seite anhalten. Mhm. Bin dann total panisch aus dem Auto ausgestiegen, habe mich auf die Straße gelegt, habe dann das nächste Auto, wo vorbeigefahren ist, gleich angehalten und habe gesagt, hey, pass auf, hol einen Krankenwagen oder so, ich habe einen Herzanfall etc. Mhm. Ich weiß nicht, was los ist. Und du hattest in dem Moment noch die Vermutung, dass es ein Herzanfall war. Genau, richtig. Aber es war in dem keine. Moment hatte ich die Vermutung, genau. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen. Die haben mich dann da das erste Mal untersucht, auch herztechnisch etc. und haben nichts gefunden. Mhm. Ich bin dann nach 3 Tagen entlassen worden, bin dann an dem Tag heimgefahren und es ging kaum was. Also ich bin aus dem Krankenhaus raus und habe mich immer noch total schlecht gefühlt. Mhm. Bin dann mit dem Auto heimgefahren, hatte zum Glück nur 5 Kilometer, bis ich zu Hause war. Mhm. Und als ich daheim war, Puls bestimmt wieder bei 180. Mir ging es total schlecht. Mhm. Es ging einfach gar nichts. Also in dem Krankenhaus sind die nicht auf die Idee gekommen, dass es sich um so etwas handeln könnte? Nein. Jetzt, richtig. Jetzt haben wir den Anfang von dir gerade erzählt bekommen. Das liegt jetzt 8 Jahre zurück. Wie oft hast du diese Art von Panikanfällen? Okay, also momentan ist es wieder relativ akut. Das heißt, ich kann jetzt seit 3 Monaten ungefähr kaum noch was machen. Sind das denn immer solche Anfälle, wie du sie gerade beschrieben hast? Also das Problem ist, dass es viele Leute oft falsch verstehen. Ich habe sehr oft keine bewusste Angst, sondern es spielt sich sehr oft unterbewusst ab. Das heißt, ich gehe jetzt raus, denke eigentlich, dass ich mich gut fühle und bekomme dann irgendwelche körperlichen Symptome, wie Herzstolperung, mir wird schlecht, ich habe das Gefühl, mein Herz macht es gleich nicht mehr mit, weil ich zu schwach bin. Mhm. Und das ist eigentlich die Angst. Also so bekomme ich es dann vom Arzt erklärt. Ja. Also Sind das besondere Umstände, die das auslösen, wenn du draußen unterwegs bist? Also manchmal steige ich mit, dann weiß ich, ich habe jetzt beispielsweise selber zu viel vom Kopf nachgedacht und weiß, jetzt konnte ich mich selber wieder hochschaukeln und reinstressen, dass es passiert. Was ist denn für ein Umstand, wo du dich dann reinstresst? Sind das viele Leute? Ist das Hektik oder was ist es? Also zum einen viele Leute, da schaue ich dann immer ganz hektisch von links nach rechts und bin total panisch und will eigentlich auch relativ schnell aus der Situation wieder raus. Mhm. Da merke ich dann auch, dass ich wieder innerlich zum Kribbeln anfange, dass es mir, ja, dass es mir einfach nicht gut geht, dass es mir schwindlig wird, dass es mir schlecht wird. Wenn du dann so mitten unter Leuten bist, kann man ja nicht immer direkt fliehen. Was passiert dann? Was tust du dann? Ja, im schlimmsten Fall oder meistens ist es so, dass dann die Panikattacke ausbricht, weil ich ja in dem Moment nicht weg kann. Mhm. Und es endet dann meistens so, dass ich dann eine Tabo nehmen muss, also sprich Beruhigungsmedikamente. Die du immer bei dir hast? Die ich immer bei mir habe, genau. Mhm. Dass ich mich einigermaßen wieder in der Situation runterholen kann. Ah, ja. Das heißt also, du bist dann in der Panik, bist völlig aufgeregt und greifst schnell in die Tasche und hast deine Tablette bei dir, hoffentlich auch immer was zu trinken, dass du die runterkriegst. Immer was zu trinken, okay. Genau. Und dann beruhigt sich die ganze Sache wieder. Ja, durch die Tabo dann braucht es meistens schon auch so eine halbe Stunde, aber beruhigt sich dann wieder, genau. Wenn du jetzt mal so im Durchschnitt, sagen wir mal im letzten Monat, wie oft hattest du so einen Anfall? Also im letzten Monat, glücklicherweise sage ich mal nur zweimal, aber auch nur zweimal, weil ich alles gemieden habe, was man nur meiden kann. Das heißt? Ja, ich fahre mit dem Auto im Dorf rum, erledige meine Sachen, maximal 5 Kilometer. Mhm. Bin viel zu Hause, versuche mich da abzulenken. Mhm. Wenn ich zu meiner Hausärztin muss, die im gleichen Ort ist, ist es meistens schon eher für mich eine mega Herausforderung, da überhaupt hinzukommen. Und du wohnst in einem kleinen Ort? In einem kleinen Vorort von Nürnberg, genau. Mhm. Und oftmals dann im Wartezimmer, wenn ich länger warten muss, ist es total schlimm, weil dann kann ich mich ja in der Zeit wieder reinstressen, obwohl ich eigentlich beim Arzt bin, also eigentlich total beknackt. Wenn du, nur um das noch besser zu verstehen, wenn du alleine in dem Wartezimmer wärst und da keine anderen Menschen sitzen würden, wäre es dann auch schlimm? Dann wäre es nicht so schlimm. Ah, das hängt also immer mit Menschen zusammen? Viel, genau. Mit Menschen. Und das heißt, wenn du alleine zu Hause bist und alles so seine geordnete Bahn läuft, dann geht's dir relativ gut. Genau. Mhm. Ja. Also wenn ich wenig um mich rum habe, was mich jetzt stressen könnte, wie Leute oder allgemeine Umwelt, nenne ich es jetzt einfach mal, dann geht's. So, jetzt bist du 31 Jahre alt. Genau, Jürgen, Ich höre jetzt daraus, wie du das erzählst, ist das ja sehr dramatisch, dass du auch nicht arbeiten kannst, oder? Ja, also glücklicherweise, Jürgen, ich sage jetzt einfach Jürgen, ich hoffe, das ist okay, da bin ich selbstständig in der Computerbranche tätig. Ich habe glücklicherweise den Luxus, dass ich mir die Zeit so einteilen kann, wie es geht. Ah ja, und du kannst zu Hause friemeln für dich alleine und bist gar nicht so auf andere Leute in deiner Umgebung angewiesen. Genau, ich habe zwar 2 Mitarbeiter, die momentan auch die ganze Arbeit für mich erledigen, sprich jetzt, wenn es um Verkabelung von Computeranlagen bei größeren Firmen geht, fahre ich momentan nicht hin, sondern schicke halt die 2 Leute hin und die machen das. Du sagst momentan fahre ich nicht hin, das heißt, ist es momentan, denn hast du noch einen größeren Leidensdruck als vor einem Jahr zum Beispiel? Ja. Mhm. Bist also das Komische ist ja, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich habe eine Freundin, es ist alles in Ordnung. Mhm. Die Partnerschaft läuft nicht schlecht, wobei natürlich, das ist schon eine Belastung ist, ne, für die Partnerschaft. Richtig. Ihr könnt ja auch nie mal irgendwie wegfahren, in ein Konzert gehen, ins Kino gehen, das geht alles gar nicht. Momentan ist es nicht möglich. Nein. Jetzt schreit das ja geradezu danach, Tobi, nach einer richtig professionellen Behandlung. Eben nicht nur bei der Hausärztin, sondern bei einem Psychiater, in einer Klinik, bei einem Therapeuten. Warum machst du sowas nicht? Pass auf, das Problem ist, oder die Geschichte ist die, wo alles anfing, war ich nach einem Dreivierteljahr, wo es die ganze Zeit von Krankenhaus, Heim, Krankenhaus, Heim, Krankenhaus, Heim, in einer stationären Psychosomatik. Mhm. Und da war ich dann 8 Wochen lang und nach dieser Therapie war es eigentlich auch eine Zeit lang besser. Mhm. Ich habe da gewisse Verhaltensmethoden gelernt, die ich dann auch eine Zeit lang noch angewendet habe. Ja. Vielleicht mein Fehler nur eine Zeit lang. Und in der Zeit, wo es mir besser ging, dachte ich mir, okay, jetzt brauche ich es nicht mehr. Und als es dann eben wieder schlimmer wurde, Hätte ich es gerne wieder gemacht, aber wusste auch viele Sachen nicht mehr so okay, richtig. Du hast dann aber von dir initiativ nicht nochmal den Schritt gemacht in die Klinik zurück. Doch, dann war ich das zweite Mal. Ja, dann war ich das zweite Mal in der Klinik. Wieder 8 Wochen lang. Mhm. Die 8 Wochen haben mir nicht mehr so gut geholfen. Vielleicht lag es einfach daran, weil ich die ganzen Therapien von da, das war ja die gleiche Station, Vielleicht war das der Fehler, genau. Ein drittes Mal warst du nicht mehr in der Klinik? Nein, ein drittes Mal nicht mehr. Und, weil es gab auch keine ambulante Therapie? Ambulante Therapie habe ich kurzzeitig mal gemacht. Es war so eine Verhaltenstherapie, war mehr so eine Gruppentherapie, aber da hab ich einfach gemerkt, dass es nicht so das Wahre für mich ist. Auch so, Tobi, ich finde, dass du nochmal einen neuen Anlauf machen musst. Ja. Ganz eindeutig. Du hast ja die erste Erfahrung war ja gar nicht so schlecht. Die zweite war schlecht, vielleicht auch, weil du wieder in dieselbe Klinik gegangen bist, aber nun sind 8 Jahre oder 7 Jahre vergangen seitdem. Es gibt neue Kliniken, es gibt neue Methoden, damit umzugehen. Wenn du das so weiterlaufen lässt, wirst du aus diesem Gefängnis nicht rauskommen. Ja. Ich glaube das, so wie du es mir schilderst. Da muss man von außen rein. Ja. Darf ich dich noch was fragen, wenn ich dich schon am Telefon habe? Großes Problem von mir ist, dass, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass es durch sehr starke körperliche Symptome immer bedingt ist. Vieles hat mit meinem Herz zu tun, weil ich schon mal ein DPW-Syndrom am Herz hatte und das wurde dann in Nürnberg damals verödet. Das heißt, es ist eine Rhythmusstörung, schneller Puls, Überleitsystem veröden die dann in einem Katheter und dann tritt das nicht mehr auf. Seit es damals gemacht wurde, spüre ich jede Extrasystole, jeden Herzstolper extrem. Also mich schüttelt es durch. Es liegt vielleicht auch einfach daran, weil ich ein sehr sensibler Mensch bin und jetzt total in mich reinhöre, auch auf die ganze Geschichte. Aber Tobi, was du mir jetzt erzählst, bestätigt eigentlich all das, was ich vorhin gesagt habe, dass du musst noch mal in eine richtig gute Therapie. Und wahrscheinlich geht das nur über eine Klinik. Und jetzt biete ich dir an, weil unsere Zeit natürlich begrenzt ist. Du weißt das ja, leider ist das so. Ja, leider. Aber ich habe eine tolle Psychologin heute Nacht hier, das ist die Heide. Und die wird dich jetzt weiter betreuen, die hat das Gespräch mitgehört. Und die wird dir jetzt einen Leitfaden an die Hand geben, was du tun solltest und tun kannst. Und ich bitte dich sehr... Darf ich noch eine Frage haben? Und zwar, dass es wirklich körperlich bedingt ist, trotz meinen ganzen Untersuchungen, denkst du nicht, oder dass sich Ärzte täuschen? Glaubst du nicht, oder? Dass das körperlich bedingt ist? Richtig. Das kann ich nicht sagen. Dafür müsstest du erstmal wirklich rundherum diagnostiziert werden, sowohl psychotherapeutisch als auch somatisch. Das wäre vermessen, dass ich das jetzt hier sage. Das kann ich nicht. Lieber Tobi, du legst bitte auf und Heide ruft dich an und ihr habt jetzt gleich Zeit, dann auch im Hintergrund in Ruhe das zu beraten, okay? Ja, super. Ich danke dir trotzdem für alles. Sehr, sehr gerne, Tobi. Und ich wünsche dir von Herzen gute Besserung und dass es bald wieder bergauf geht. Ich hoffe es. Tschüss, ciao. Tschüss. Ciao, mach's gut. Tschüss. Ihr Lieben, es gibt Neues aus Bremen, habe ich gestern gelesen, was ich mit großer Aufmerksamkeit gelesen habe, nämlich... Die Bremer Stadtverwaltung wird wahrscheinlich als erste in Deutschland das Bestattungsgesetz ändern. Das heißt, voraussichtlich ab nächstem Jahr ist das Verstreuen von Totenasche erlaubt auf privaten Grundstücken, in Parkanlagen an bestimmten Stellen und auch in Flüssen. Und da regt sich natürlich gleich wieder Widerstand von der CDU. Regt sich Widerstand und auch von der evangelischen Kirche. Und der Sprecher der bremischen evangelischen Kirche sagt dazu, die vorgesehene Regelung führe zur Privatisierung von Tod und Trauer, die öffentliche Erinnerungskultur in Frage stellt und der Würde Verstorbener nicht gerecht wird. Lieber Sprecher der bremischen evangelischen Kirche, was für ein Bullshit. Was für ein Bullshit. Lassen Sie die Leute doch frei entscheiden, was sie wollen. Wenn jemand das so wünscht, ist das doch völlig in Ordnung. Und wer auf einem Friedhof bestattet werden will, kann das ja auch weiterhin genauso tun. Ich finde das super und ich hoffe, dass in anderen Bundesländern, auch hier in Nordrhein-Westfalen, das Schule macht. Zum Beispiel hier in Köln bin ich ganz sicher, dass ganz viele Leute ihre Asche gerne in den Rhein streuen würden. Was ist dagegen einzuwenden? Was ist daran schlimm? Würde mich eure Meinung auch interessieren, was ihr dazu sagt, ob man das freizügig gestalten sollte oder ob es bei der strengen Friedhofsregelung und Friedhofsordnung, die wir bisher in Deutschland haben, bleiben soll. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Christine. Christine ist 54. Guten Morgen, Christine. Hallo? Christine ist weg. Die Leitung ist weggebrochen. Da machen wir es einfach, machen wir weiter mit Michael und Michael ist 30. Guten Morgen, Michael. Hallo, Domian. Hallo, Michael. Dich höre ich. Das Hallo. Ist schön. Um was geht's bei dir? Ist schön, mit dir zu reden. Und zwar bin ich mit meiner Freundin seit 4 Jahren mehr oder weniger glücklich zusammen. Mhm. Und vor 3 Wochen gab es einen Vorfall, den ich dir kurz schildern möchte. Ich bin von Arbeit heimgefahren und habe mit meinem Auto an der Kreuzung gestanden und habe 10 Meter weit von meinem Auto entfernt gesehen, wie eine junge Dame, die 25 oder 26 Jahre ist, vor die Straßenbahn gefallen ist. Sie wurde von der Straßenbahn angefahren und ist dann unter den ersten Waggon gefallen und wurde da eingeklemmt. Mhm. Ich bin dann als Ersthelfer, also ich habe mein Auto sofort angehalten, bin als Ersthelfer sofort zur Straßenbahn, mhm. bin dann unter die Straßenbahn geklettert, mhm. beziehungsweise gekrochen, um der jungen Dame beizustehen und zu schauen, was mit ihr los ist. Habe ihr beigestanden, habe sie versucht, bei Bewusstsein zu halten, mhm. ihr die Hand gehalten, durch die Haare gefahren und mit ihr geredet. Mhm. Und das eigentliche Problem ist, dass meine Freundin seitdem extrem eifersüchtig auf diese Situation beziehungsweise auf die Frau und mich ist, mir den Kontakt mit ihr verbietet, nicht möchte, dass ich mich mit ihr treffe und ich aber im Gegensatz zu dem, was sie sagt, mich heimlich mit dieser Frau aus platonischen Gründen, muss ich betonen, treffe, mich mit ihren Eltern zum Essen treffe und mit ihr Kontakt halte und meine Freundin davon nichts weiß, weil ja. ansonsten die Beziehung in die Brüche ja. gehen würde. Nochmal zu diesem Unfall. Die Frau war dann offensichtlich nicht schwer verletzt. Das wusste ich, beziehungsweise wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die war halt zwischen Straßenbahn und Straße ist halt so gut wie kein Platz. Klingt eben sehr dramatisch. Da denkt man, da ist eine schwere Verletzung liegt davor. Wie schwer war sie denn verletzt? Also zu Anfangs, ich habe nur ihren Körper gesehen, Arme, Füße waren dran. Ihren Kopf hat man nicht gesehen, weil er direkt mhm. hinter dem Stahlrad mehr oder weniger versteckt war. Mhm. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie relativ glimpflich davongekommen ist, mhm. dass sie nur eine schwere Kopfverletzung hatte. Wie war es denn überhaupt zu diesem Unfall gekommen? Also ihrer Schilderung nach hatte sie einen Schwächeanfall und ist genau zu dem Zeitpunkt, wo die Straßenbahn die Übergangsstelle von dem Übergangsweg von der Ampel passiert hat, hat sie einen Schwächeanfall gehabt und ist direkt vor die Straßenbahn gefallen. Dann lag sie gar nicht lange im Krankenhaus oder gar nicht im Krankenhaus? Die lag knapp eine Woche. Nein, sie hatte eine OP. Ach, das schon. Bei der ihr Knochenteile aus dem Gehirn entfernt werden mussten, aber ach so. Sie war ach so, nur das nur doch, also Knochenteile aus dem Gehirn. Das heißt, es gab doch eine schwere Kopfverletzung. Ja, aber es hätte schlimmer ausgehen können. Okay. Das wollte ich nur damit sagen. So, dann hast du sie im Krankenhaus auch besucht? Genau. Ja. Du kanntest diese Frau vorher nicht. Nein, kannte ich nicht. Ja. Ich habe sie im Krankenhaus, ich habe erst telefonisch mit ihren Eltern Kontakt gehabt, weil ich durch sie, als sie unter der Straßenbahn lag, gefragt habe, wen ich kontaktieren soll. Dadurch hatte ich die Kontaktdaten zu ihren Eltern und mhm. habe mich mit den Eltern in Verbindung gesetzt. Und da kam eins zu dem anderen und ich habe sie besucht, wurde dann zu den Eltern eingeladen. Okay. Und War deine Freundin schon direkt an dem ersten Tag, als du das erzählt hast, du hast es ja wahrscheinlich an Abend zu Hause erzählt, war sie da schon eifersüchtig? Ja, also ich habe sie erzählt und das war für mich natürlich ein Schock. die ganze Situation. Dementsprechend lange ging das Gespräch, was ich mit ihr am Abend hatte, und dann hat sich nach und nach von, so habe ich das gemerkt, rauskristallisiert, dass sie das nicht gerade sehr, ja, das war nicht sehr gut für sie, auch für schon, meine Freundin. Auch schon diese erste Erstaktion, die hat ihr auch nicht gefallen. Sie sagt, sie ist stolz auf mich, dass ich ihr sofort geholfen habe, dass ich ihr beigestanden habe. Ich meine deine Freundin, die fand die Erstaktion, war deine Freundin stolz auf dich, dass du das gemacht hast? Genau, meine Freundin war stolz drauf, auf die Aktion an und für sich, aber es hat sich danach mehr und mehr rauskristallisiert, dass sie das nicht mehr oder weniger in Ordnung fand, dass ich ihr die Hand gestreichelt habe, durch die Haare gefahren bin, weil sie der Meinung ist, dass ich ihr zu wenig zeige, dass ich sie liebe, aber anderen Menschen, die ich nicht kenne, wie die Person, die das betrifft, mehr oder weniger Zuneigung zeigen kann. Und dann war sie wahrscheinlich zunehmend genervt, als du dann ins Krankenhaus gegangen bist und die besucht hast, die Frau? Das weiß die nicht. Ach, das weiß sie nicht mal? Nein. Also sie weiß nur von diesem Erstvorfall, von dem Erstkontakt? Genau, ich habe ein bisschen zu oft drüber geredet. Es kam dann zum Gespräch, dass ich sie gern besuchen möchte, weil ich das Gesicht nie von dieser Person gesehen habe, da das hinter dem Stahlrad von der Straßenbahn versteckt war. Und ich gesagt habe, ich möchte unbedingt gern wissen, wer die Person ist. Und da hat sie gleich blockiert und gesagt, nein, das möchte sie nicht. Und seitdem habe ich mit ihr... Wie viele Wochen sind jetzt vergangen seitdem? Knapp 3 Wochen. 3 Wochen. Und wie oft hast du diese Frau seitdem schon gesehen, getroffen? Also ich habe mehrmals mit ihr telefoniert, habe sie im Krankenhaus 2-mal besucht und war einmal mit ihr gemeinsam, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen war, bei den Eltern zum Abendbrot eingeladen. Gut, das ist ja schon, das verengt sich ja, das Ganze. Das ist ja nicht einfach nur ein loser Kontakt, da entwickelt sich ja was. Ja, ist kein loser Kontakt, es entwickelt sich was, aber wirklich nur rein platonisch. Na okay, egal, das ist erstmal jetzt egal. Deine Freundin sagt, dass du ihr so die Liebe und Zärtlichkeit nicht zeigst, habe ich das gerade richtig verstanden? Genau. Ist das so? Ja, das stimmt. Ah, warum ist das so? Das hat viel mit meiner Erziehung zu tun. Also das ist ein recht grobes Thema. Ich kann schlecht Gefühle zeigen gegenüber anderen Personen. Aber gegenüber der Frau hast du ja nun doch heftige Gefühle gezeigt, der verunglückten Frau. Ja, aber das waren mehr Gefühle aufgrund der ersten Hilfe, so wie Menschen nun mal sind. Also da denkt man nicht nach, sondern man weiß, da ist ein Mensch, der braucht Hilfe. Mhm. Und die Frau war froh, dass ich da war. Mhm. Und die Frau hat zu mir damals gesagt, hat zu mir im Krankenhaus gesagt, sie hat meine Hand gehalten und sie hat Angst gehabt, in dem Moment, wo ich die Hand loslassen würde, würde sie sterben. Okay, dann kann man das ja verstehen. Wenn du sie heute siehst, berührt ihr euch, umarmt ihr euch? Wir haben uns zum ersten Mal umarmt, aber ansonsten ist es seitdem wirklich eine sehr gute Freundschaft. Wie würdest du überhaupt die Beziehung zwischen dir und deiner Freundin beschreiben? Die ist ehrlich gesagt wunderbar, abgesehen davon, und das war schon immer ein Problem, dass ich ihr nicht wirklich meine Emotionen, die ich gegenüber ihr hege, ihr zeigen kann. Was hast du denn schon dafür getan, um dieses Manko aufzulösen, wieder gut zu machen, wettzumachen? Was hast du getan? Welches Manko? Na, dass du die Gefühle eben nicht zeigen kannst zu deiner Freundin. Lässt du das einfach so laufen? Nein, ich rede viel mit ihr, muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich viel teilweise mich dazu zwingen muss, ihr meine Gefühle zu zeigen. Und es ist mehr oder weniger Schauspielerei, aber ich empfinde für sie was, aber ich kann es halt nicht zeigen. Aber also, du sagst es ihr. Ich sag's ihr, ich versuche es ihr zu zeigen, aber es ist halt zwar Schauspielerei, aber es ist keine gespielte Schauspielerei. Wie versuchst du es denn zu zeigen? Wie machst du das? Indem ich mir Zeit für sie nehme, mit ihr rede oder sie streiche, in den Arm nehmen oder mir mal intim werde, nicht im Sinne von sexuell, sondern körperliche Nähe. Aber das scheint ihr nicht zu reichen. Nein, das nicht, nee. Das war von Anfang an ein Problem zwischen euch? Ja, von Anfang an. War das immer schon in anderen Beziehungen auch ein Problem für dich? Das ist die erste Beziehung, sagen wir mal so, wo es mir... Das Problem gibt es bei mir schon immer, aber das ist die erste Beziehung, wo die Partnerin das zum ersten Mal gegenüber mir thematisiert. Okay. Genau. So, Michael, ich finde jetzt, da muss viel Ordnung rein bei dir, finde ich. Wenn dir an deiner Freundin was gelegen ist, und ich gehe davon aus, so habe ich es zumindest kapiert oder verstanden, dass an deiner Freundin dir viel gelegen ist. Genau. Ist das so? Du liebst diese Frau. Absolut, ja. So. Wenn du dieses Problem hast, dass du das nicht so zeigen kannst, das haben ja viele Menschen, und du das alleine nicht in den Griff bekommst, dann musst du dir dafür professionelle Hilfe suchen. Du musst jetzt keine Riesentherapien vielleicht machen, vielleicht reicht auch einige Gespräche, vielleicht aber auch nicht, das kann ich nicht beurteilen. So, und das andere ist, da musst du auch klar Schiff machen. Entweder bricht den Kontakt zu dieser Frau ab oder sag deiner Freundin, was da läuft. So ist es ein unehrliches Leben. Und deine Freundin wird wahrscheinlich ausflippen, wenn die das jetzt hört. Die ist grundsätzlich schon eifersüchtig, übertrieben, wie ich finde, wie du es mir gerade geschildert hast. Und wenn das jetzt auch noch rauskäme, dann macht die sich ja die verrücktesten Gedanken, was dahinter stecken könnte. Und denkt, du gehst dann doch irgendwann fremd. Aber du kannst verstehen, dass ich gern zu der anderen Person Kontakt halten möchte. Ja, dann musst du aber auch so offen sein und das mit deiner Freundin kommunizieren. Okay. Sonst geht das nicht. Sonst ist das ist zwar kein Fremdgehen, aber es ist ein Akt der Unehrlichkeit. Ich finde, das gehört nicht in, das darf nicht in einer soliden Vertrauens in einem soliden Vertrauensverhältnis passieren. Okay. So, aber das andere ist deine eigene Baustelle. Und da würde ich auch sehr gerne, dass meine Psychologin nochmal mit dir ein paar Worte spricht. Vielleicht kann sie dir da noch, hat sie da noch eine besondere Idee oder einen Tipp für dich, ja? Okay. Domian, eine Frage habe ich noch. vielleicht kannst du die nur ganz kurz beantworten. Das würde mich gerade bei dir interessieren. Ich verfolge dich jetzt schon seit knapp 14 Jahren. Was ist deiner Meinung nach der Sinn des Lebens? Mal ganz kurz vielleicht umschrieben. Da muss ich gerade lachen, weil du denkst, das haue ich mal jetzt noch in 30 Sekunden mal so raus. Das geht natürlich nicht, nee, aber gibt es einen Sinn oder gibt es keinen, deiner Meinung nach? Ich glaube, wenn man sich bemüht, dann wird man einen Sinn sehen. Aber das ist alles nicht so einfach. Und das lässt sich nicht in einem Satz sagen. Vielleicht lässt es sich sogar gar nicht in Worte ausdrücken, weil es zu viel umfasst, was jenseits der Sprache stattfindet. Aber deiner Meinung nach gibt es einen Sinn? Vielleicht nicht im Sinne der Logik. Das sicherlich nicht, nein. Okay. Du merkst, dass, wenn wir das jetzt vertiefen, dann unterhalten wir beide uns eine Stunde. Ja, genau. Lieber Michael, ich bedanke du legst auf und wir melden uns gleich. Genau, ich bedanke mich bei dir. Gerne. Und mach weiter so und viel Spaß am Abend. Alles Gute wünsche ich dir. Jo. Tschüss. Dir auch, tschüss. 1:28 Uhr, hier ist Anna, die ist 60, guten Morgen. Hallo. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Guten Abend, Daniel. Ja. Guten Abend. Was ist dein Thema, Anna, weswegen rufst du an? Mein Thema ist, dass mein Mann tablettensüchtig ist und eigentlich unser Leben, meine Kinder ihr Leben irgendwie fast kaputt macht, ja, und ich eigentlich hilflos dabei stehe. Wie lange ist er denn schon tablettenabhängig? Eigentlich seitdem ich ihn kenne, 40 Jahre. 40 Jahre? Ja. Was für Tabletten nimmt er denn? Ach, früher waren es Barbiturate und heute ist es Tafil oder ja, Tranquilizer. Mein Mann ist Apotheker, also er ist nicht blöde. Ja, dann hat er Zugriff zu allen Dingen. Zugriff zu allen Dingen, ja. Was würdest du sagen, wie sehr oder in welcher Form ihn dieser Tablettenkonsum verändert hat? Also im Moment ich bin 60, mein Mann ist 70, wir sind seit 40 Jahren zusammen. Also ich habe ihn schon tablettensüchtig irgendwo kennengelernt. Ja, ich würde sagen, er ist einfach... Dann weißt du ja gar nicht, wie er eigentlich ist, ohne Tabletten. Nee, weiß ich nicht, aber im Moment nehmen das halt so Grenzen an oder... Wie zeigt sich das denn im Moment? Wo es fast unerträglich ist, ja. Man muss Angst haben um ihn. Wie zeigt sich das denn im Moment? Wie ist er denn so drauf, wenn er seine Tabletten nimmt? Ganz furchtbar, ganz schlimm. Also im Moment würde ich sagen, er ist teilweise dement, ja. nimmt, wie meine Kinder so sagen, also ich habe drei Kinder mit, also zwei Kinder mit ihm, ein uneheliches hatte ich vorher und meine Kinder haben ein nettes Verhältnis, wobei wir schon seit 8 Jahren getrennt wohnen, muss ich auch sagen, ja. Also du wohnst getrennt von... Nicht mehr tragen, aber Moment, du wohnst getrennt von deinem Mann? Ja. Ach so, okay. Aber ihr seid, ja, wir sind immer noch verheiratet, ja. Aber irgendwie seid ihr auch getrennt? Wir sind getrennt, aber trotzdem zusammen, ja. Wie oft siehst du ihn denn? Jeden Tag. Gehst du dann zu ihm in seine Wohnung? Nein. Kommt er zu dir? Ja. Und wie lange ist er dann bei dir? Also im Moment schläft er, weil er zugedopt ist, bis zum geht nicht mehr, ja. Also er ist viele Stunden bei dir? Ja. Und du hast gerade so ganz vehement gesagt, nein, da gehe ich nicht hin. Warum gehst du nicht zu ihm? Weil es mir einfach stressig ist und weil diese Wohnung für mich irgendwie nicht meins ist, ja. Mhm. Wer hat sich denn damals von wem getrennt? Ich von ihm. Du von ihm. Auch wegen der Tabletten? Ja, oder wegen Lieblosigkeit oder keine Ahnung, ja. Man trennt sich, wie trennt man sich, ja, wenn man nicht liebevoll behandelt wird, ja. Wie kommt es denn dann überhaupt, dass ihr noch so einen engen Kontakt habt? Weil ich glaube, wenn ich weggehe, dann geht er total unter, ja. Das heißt aus Fürsorgepflicht und Mitleid? Nee, ich bin Ego-Abhängige, ja. Also ich habe auch Therapien hinter mir und psychologische Behandlung und dies und jenes. Ich könnte jetzt gerade weinen, entschuldige. Du sagst, der ist so zugedopt, der kriegt gar nicht mehr viel mit so. Nein. Aufgrund der vielen Medikamente. So, Moment. Das klingt ja fast aussichtslos, wenn du sagst, das macht der seit 40 Jahren. Da gibt es ja eigentlich wahrscheinlich gar keine Rettung mehr. Ich weiß es nicht. Also ich meine, er kommt vom Fach und er kommt an die Dinge dran und er belügt mich ja auch dauernd, ja. Du weißt ja gar nicht genau, was er alles nimmt. Nee, ich weiß es nicht. Gibt es denn einen befreundeten Arzt, mit dem du mal gesprochen hast? Ja, mein Schwager, aber die sagen alle, der nimmt das schon so seit 40 Jahren und... Und? Was sagen die? Ja, und da gibt's, wenn ich sage, er soll einen Entzug machen und das sagt mein Schwager, das nützt nichts. Gibt es denn noch Momente? Weiß es nicht. Gibt es denn Momente, wo dein Mann noch klar ansprechbar ist? Nein. Nein, aber wie findet er den Weg denn überhaupt zu dir in die Wohnung? Ganz schlimm, er vergisst dauernd seine Schlüssel. Ich finde langsam, er ist dement, ja. Deswegen, ich bin froh, dass ich eine Arbeit habe und 3 Tage die Woche weg bin und nichts mehr hören kann, dass meine Kinder irgendwie in der Welt zerstreut sind. Das klingt ja fast so, als müsste... Ich kann das nicht mehr mitkriegen. Also mein Jüngster ist irgendwo in Russland im Moment. Ich weiß, wo er ist. Also nicht, dass du meinst, ich weiß nicht, wo er ist. Das klingt ja... Wenn er da irgendwo seine Bleibe hat und fertig aus, weil er es auch nicht mehr tragen kann, ja. Aber das klingt ja fast so, als wäre das nur wirklich ein Fall für eine Klinik. Hast du darüber nachgedacht, ihn in eine Klinik einweisen? Nein, ja, doch. Würde ich gerne. Ich würde ihn gerne einweisen, aber er will ja nicht. Ja, aber wenn der Zustand so dramatisch ist, dass er gar nicht mehr wirklich Herr über sich selbst ist, dann müsste man doch mit dem Hausarzt irgendwas arrangieren können. Der Hausarzt ist mein Schwager. Ja gut, dann könnt ihr dir das ja arrangieren. Ja. Weil so wie du es jetzt schilderst, klingt es ja wirklich hochdramatisch. Dann ist es ja fast nur eine Frage der Zeit, dass er stirbt, wenn er sich solche... Nein, mein Mann fährt mit Tabletten Auto. Ich frage mich manchmal, wie er nach Hause kommt. Der fährt mit den Tabletten Auto. Und du sagst auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sagst du mir, dass er gar nicht klar, dass er gar nicht ansprechbar ist? Manchmal nicht, ne? Also, da appelliere ich aber wirklich jetzt an dein Verantwortungsbewusstsein, dass da was unternommen wird, dass er zumindest den Führerschein weggenommen bekommt. Stell dir mal vor, der Nein, er macht so Sachen, du. Da haben wir nicht ganz überhaupt nicht mehr passen. Bitte, das habe ich nicht verstanden. Er macht Sachen? Der fährt irgendwo weg, vergisst die Schlüssel, schlägt seine Tür von der Terrasse ein und es ist ganz, ganz furchtbar. Aber das sind doch alles Indizien, wo man sagen müsste, da muss jemand jetzt in die Klinik, der kann auch eingewiesen werden. Ja, aber ich kann es nicht machen. Ja, auch wenn er freiwillig eingewiesen wird, kommt er ja auch sofort wieder raus. Aber du musst etwas unternehmen, dass er zum Beispiel den Führerschein weggenommen bekommt, abgenommen bekommt. Stell dir mal vor, der verwickelt sich in einen Unfall. Ja, das Problem ist wirklich, dass also mein mittleres Kind lebt in Amerika und man schraubt wirklich im Moment auf eine Schraube, da komme ich überhaupt nicht mehr dran. Das habe ich nicht verstanden. Den letzten Satz habe ich nicht verstanden. Wo kommst du nicht ran? Ich komme an ihn überhaupt nicht ran. Weißt du, er sagt, er liebt mich. Wir leben seit 8 Jahren eigentlich getrennt. Eigentlich sind wir nicht getrennt. Was wäre denn, wenn du sagen würdest, nein, ich kann mich nicht mehr um dich kümmern? Was wäre dann? Das weiß ich nicht. Ich wollte mich jetzt scheiden lassen. Dann kommt er und sagt, du bist die letzte Chance meines Lebens. Ich bin auch eine Co-Abhängige. Mein Vater war ein Alkoholiker irgendwie. Ich lese Bücher, ich erkenne alles, aber ich kann es irgendwie. Psychologische Behandlung hatte ich vor 20 Jahren irgendwann mal und wie auch immer. Aber du kommst ja da auch nicht, wenn du Hilfe brauchst, kommt, wie heißt das? Ich habe angerufen, da brauchst du erstmal die 4-5 Monate Zeit, bis du irgendwo drankommst. Gell? Hast du ihm denn mal in einem wachen Moment gesagt, dass er dringend in eine Klinik muss? Nein, er belügt ja mich, er belügt ja meine Kinder, er belügt ja alles, ja. Das ist ein Junkie, ja. Ganz einfach ein Junkie. So, Anna, ich halte die Situation für dramatisch, die du schilderst. Für alle Beteiligten, auch eben für dich, und du sagst, dass du co-abhängig bist und da auch sehr drin hängst. Ich möchte jetzt, dass von außen, das heißt von meiner Psychologin, der Fall mal analysiert wird, welche auch rechtliche Handhabe du hast, etwas zu unternehmen. Das weiß ich nicht, das weiß aber meine Psychologin. Vielleicht gibt es eine Handhabe und dann musst du das auch tun, für dich und letztendlich auch für deinen Mann. Du kannst es nicht so weiterlaufen lassen. Und ich sag das nochmal mit dem Führerschein. Nein, das fährt Auto. Da gehst du jetzt immer so drüber hinweg mit dem Auto. Ich denke mir immer, ich bin manchmal so weit, dass ich mir denke, fahre ich hinter den nächsten Baum und fertig aus. Aber ich habe Angst, dass sie jemanden anfährt. Und ja, dann nimm ihm den Schlüssel weg von dem Auto. Ja, und die sind weg. Und nein, du sollst den Schlüssel wegnehmen, damit er gar nicht mehr Auto fahren kann. Das ist doch schlimm. Damian, dann ist jemand anders da, der ihm ein anderes Auto leiht, ja. Ja, okay. Wir müssen jetzt mal die Sache wirklich durchleuchten. Da muss was unternommen werden. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, Anna, und wir rufen dich gleich zurück, okay? Okay. So machen wir es. Alles Gute wünsche ich dir und ich hoffe, dass sich das Ganze etwas regelt, ja? Du legst auf und wir melden uns. Danke. Gerne, tschüss. Tschüss. Hier ist Marc. Marc ist 35. Guten Morgen, Marc. Guten Morgen, Domian. Hallo, Marc. Ich möchte mit dir über das Thema GBL sprechen. Ja. Also K.O.-Tropfen. Ich habe im Sommer einen sehr guten Freund verloren. Der war 25. Hat das jahrelang konsumiert. Ist im Endeffekt an Organversagen gestorben. Moment, müssen wir erklären. K.O.-Tropfen, der hat das jahrelang konsumiert. Was genau, erklär mal, was genau ist denn das überhaupt, K.O.-Tropfen? Liquid Ecstasy. Darunter ist das bekannt. Die Vorläufersubstanz von GBL ist GHB. GHB ist mittlerweile verboten vom Gesetzgeber. GBL ist eigentlich eine Substanz, eine chemische Substanz, die in der Industrie benutzt wird, um Graffitis und Kleberreste zu entfernen. Also ein hochtoxisches Substrat ist das? Richtig, ganz genau. Und das wird sowohl in der Partyszene wie auch in der schwulen Szene als Partydroge benutzt. Wie konsumiert man das? Das ist in flüssiger Form. Das machst du dir einfach in Getränk rein. Es schmeckt fürchterlich eigentlich. Welche Wirkung hat es dann? Es kommt auf die Dosierung drauf an. Das fängt an, als hätte man so das Gefühl, man wäre betrunken. Eine Dosis höher, irgendwo sexuell steigernd. Und dann geht es nachher so weit, wenn man zu viel davon nimmt, dass man in die Bewusstlosigkeit fällt, ins Koma fällt. Unter Umständen beim Mischkonsum mit Alkohol kann es passieren, dass es sogar tödlich endet. Wie lange hält die Wirkung an? Zwei Stunden, circa zwischen 2 und 4 Stunden. Kommt ganz auf, ich sag mal, auf die körperliche Situation und auf den Menschen selber drauf an. Und dann müssen die Leute, die den Level halten wollen von dem Rausch, dann wieder etwas nachnehmen, wieder einnehmen. Richtig, aber allerdings erst nach 2 Stunden, weil sonst kann es passieren, wenn man es früher nachlegt, so nennt man das in den Kreisen, dass man sich halt überdosiert und ja einfach ins Koma fällt, dass man einfach einfach wegschläft, ohne dass man sich eigentlich erinnert, dass man eingeschlafen ist. Daher K.O.-Tropfen auch, der Begriff. Richtig, so ist es in der Szene bekannt. Bloß das Problem ist, GBL ist weitläufig bei den Ärzten gar nicht bekannt. Ich habe es an meinem eigenen Leib erfahren. Das heißt, du hast das auch schon konsumiert? Ich bin 8 Wochen abhängig gewesen. Wie schnell wird man denn abhängig davon eigentlich? Wenn man es täglich konsumiert, nach 2 bis 3 Wochen. Mhm. Also du warst dann 8 Wochen abhängig? Richtig. Und was hast du dann gemacht? Ich habe irgendwann gesagt, jetzt ist Feierabend. Ich hatte mir im Internet eine neue Buddel bestellt. Die kriegst du für 100 Euro einen Liter. Ein Liter für 100 Euro. Richtig, das ist halt frei bestellbar. Man muss nur Erklärung unterschreiben und nachweisen, dass man halt 21 ist. Mhm. Und dann kannst du es ohne weiteres im Internet bestellen. Mhm. Und das Problem ist einfach, ich habe irgendwann gesagt, mein Leben geht nicht so weiter, weil der gute Freund, der daran verstorben ist, natürlich war das für mich eine Trauerbewältigung, mir einfach so den Kick zu geben und zu sagen, alles zu vergessen. Das ist natürlich keine Dauerlösung für mich gewesen. Du hast quasi angefangen damit, als der gestorben ist. Ja, diesen täglichen Konsum. Vorher habe ich es mal am Wochenende konsumiert. Obwohl du aber auch schon wusstest, wie gefährlich das ist. Richtig, das war für mich halt kein abschreckendes Beispiel. Für mich war einfach wichtig, mit der Trauer irgendwie klarzukommen. Mhm. So, was hast du denn nach 8 Wochen gemacht? Hast du ärztliche Hilfe gesucht? Das kam erst. Ich habe mich erst bei Familie und Freunden geoutet, dass ich gesagt habe, ich habe ein Drogenproblem. Bitte helft mir. Ich habe auch die Stütze von Freunden und von der Familie bekommen. Bin dann zum Arzt gegangen und habe Medikation gekriegt, habe das Zeug aber weiter konsumiert, weil der Körper halt danach geschrien hat. Mhm. Wusste denn der Arzt, bei dem du warst, was das ist? Kannte der das? Der wusste das schon, so bröckchenweise. Bloß die Mediziner sind halt nicht so groß aufgeklärt. Gut, das da musste halt natürlich, da wahrscheinlich musste, in dem Fall muss man auch zu Fachleuten gehen, die sich mit allen möglichen Drogen gut auskennen. Und das kann man von normalen Mediziner wahrscheinlich gar nicht erwarten. Nein, richtig. Ich habe dann halt gesagt, okay, du gehst in die Suchttherapie. Mhm. Damit habe ich angefangen. Mir hatte man natürlich nahegelegt, bevor du den Entzug nicht durch hast, können wir mit dir auch keine Therapie machen. Mhm. Ich bin jetzt 14 Tage clean. Ach so, gut eine Woche clean mit Medikamenten, dass ich auch kein Tavor mehr brauche oder irgendwelche Beruhigungstropfen. Mhm. Ich hoffe, ich schaffe den Weg. Klar hängt jetzt noch, ich sag mal, eine Therapie da dran und auch noch eine Reha. Mhm. Ich gehe derzeit nicht arbeiten, kann ich einfach nicht, weil für mich ist einfach wichtig, dass ich wieder gesund werde. Und ich möchte das irgendwie, dieses Thema als Mahnmal setzen für alle, die GHB oder GBL konsumieren. Lasst die Finger von diesem Dreckszeug, weil das macht das ganze Leben kaputt. Man merkt schon, du warst nur, in Anführungszeichen, 8 Wochen abhängig, wie schwer es dir schon fällt, da rauszukommen. Geschweige denn, wenn das jemand einen längeren Zeitraum nimmt, aber dein Freund ist ja nun auch leider gestorben. Richtig, ganz genau. Du bist auch schwul? Ja, richtig. Und ist das in schwulen Kreisen sehr gängig, dieses Mittel? Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Sauna in Köln ist hier ein Begriff. Da ist das gang und gäbe, dass es konsumiert wird. Okay, das wird dann kein Köln-Phänomen sein, das wird es in Berlin und in Hamburg und München genauso geben dann. Richtig, also in den Großstädten definitiv. Weil es sexuell auch stimulierend ist. Richtig. Mhm. Da wird man halt als Mann, ja, selbst Frauen werden hemmungsloser. Ich habe Berichte darüber gelesen, da wurde das in den Kneipen einfach Leuten ins Getränk gemischt. Mhm. Ja, diese Vergewaltigungsdroge. Mhm. Das ist im Endeffekt GBL. Aber es ist ja schon irre, wenn man sich vor Augen hält, dass das eine Substanz ist zum Entfernen von Graffiti-Spray. Richtig. Da sieht man, ja, da richtig. Ahnt man ja schon, was für, ja, wie viel Gifte da drin stecken, wie scharf das ist und wie schädlich das letztendlich für den Körper sein muss. Bloß als Konsument machst du dir natürlich keine Gedanken darum, sondern du willst diesen Kick haben. Um was anderes geht's nicht. Dein Freund, der gestorben ist, ist er dann letztendlich an einer Überdosierung gestorben? Das wissen wir nicht genau. Todesursächlich ist Organversagen. So, und aufgrund des Konsums ist es sehr oder liegt es sehr nahe, dass der GBL-Konsum die Todesursache war. Die Polizei schweigt natürlich darüber, aber. Mir ist das auch wirklich unbegreiflich bei allem Verständnis für Geilheit und für Party und für Ekstase, dass die Leute, ich meine, du hast es ja jetzt selbst auch hinter dir, dass die Menschen so leichtsinnig mit ihrem Leben und ihrer Gesundheit umgehen. Ja, das ist mir nicht begreiflich. Ich verstehe es wirklich nicht. Wie gut, dass du die Notbremse gezogen hast, Marc. Und? Richtig, ja, für mich selber, bloß das ist auch die billigste Droge, die es gibt. Wenn du überlegst, du zahlst für einen Kick zwischen 10 und 15 Cent. Mhm. Ja, Wahnsinn. So, ja, gehen wir jetzt mal auf Speed oder Koks raus, da zahlst du für einen Turn 20 oder 30 Euro. Das ist ja nun mal Fakt. Ich finde gut, dass du angerufen hast und uns darüber mal ein bisschen erzählt hast, Marc. Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht in der Sendung oder ganz, ich glaube noch überhaupt nicht. Das ist eine Art der Aufklärung über dieses Teufelszeug. Vielen Dank dafür und ich wünsche dir natürlich von Herzen, dass du jetzt die Reha gut durchstehst und dass du diesen Mist nicht wieder anpackst und komplett verschont bleibst davon. Alles klar. Alles Gute, Marc. Vielen Dank. Dir eine schöne Nacht. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Und hier ist die Marianne. Die Marianne ist 61. Guten Morgen, Marianne. Morgen, Domian. Hallo Marianne. Ja, was, hallo. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema, ich wollte sagen zu hin, wo du gesagt hast, das Bremer Gesetz da, dass die Bestattung jetzt auch eventuell in Parks oder Anlagen gemacht werden könnte. Mein Mann ist vor einem Dreivierteljahr verstorben und wir haben eine Seebestattung gemacht. Ja. Er ist damals aus der Ostsee, ist er beigesetzt worden. Das ist ja auch erlaubt in Deutschland und das ist ja ein hochoffizieller Akt. Ja, genau. Und es war sehr schön. Wir haben uns ja vorher schon unterhalten. Mein Mann, der war ja sehr krank, eineinhalb Jahre. Mhm. Er hatte Lungenkrebs. Mhm. Und wir konnten uns darauf vorbereiten. Und wir wussten, weil sein Bruder war Seemann, sein Vater war Seemann. Mhm. Und er wollte immer frei, also er wollte eine Seebestattung haben. Das war sein Wunsch, sein wirklicher Wunsch gewesen. Und ich mache alle zwei Monate in die Denkfahrt dorthin. Mhm. Da war eine Münde. Mhm. Wie findest du, Marianne, denn dieses neue Gesetz in Bremen, dass man zum Beispiel dann auch die Asche in die Weser zum Beispiel kippen kann von jemandem? Oder kippen klingt so despektierlich, also dass man die Asche dort auch einbringen kann in die Weser oder in irgendeinen anderen Fluss. Ja, ich finde es gar nicht verkehrt. Das ist doch super, ne? Dann können wir. Ich könnte schön Oparanlagen. Ja, oder man nimmt die Urne mit in einen Wald, den der Verstorbene geliebt hat und verstreut sie dort oder irgendwo an einer Stelle. Ja. Ich finde das auch wunderbar und ich bin es auch so leid, dass wir immer bevormundet werden von irgendwelchen Kirchenleuten oder konservativen Gesetzesgebern. Das soll doch jeder für sich alleine entscheiden. Man schadet doch niemandem damit. Eben, denn ich meine, Tiere kann man ja auch so beisetzen im Wald oder so. Ja. Und wenn jemand die Asche seines Geliebten im eigenen Garten verstreuen möchte oder in die Erde eingraben will, ja, warum nicht, wenn es denn sein Wunsch ist? Genau. Ja? Das finde ich also ja nicht so, also finde ich überhaupt nicht verkehrt. Ich weiß nicht, warum man sich dagegen sträubt oder warum man jetzt, das ist mir unerklärlich. Ja. Wie gesagt, wir waren 25, wir hätten dieses Jahr Silberhochzeit am 17. November. Mhm. Und nun habe ich jetzt meinen Hund Ona verloren, der mich treu begleitet hat über die schwere Zeit. Mhm. Bin noch nicht drüber weg, aber. Aber dann hast du wirklich eine schwere Zeit jetzt gerade hinter dir und bist immer noch drin in der schweren Zeit. Ja, und das ist, wie gesagt, wir waren 33 Jahre zusammen. Wir können auf ein schönes Leben zurückblicken, ja. Das ist ein schöner Satz. Wenn man das so sagen kann, ist das sehr tröstlich, finde ich. Aber sehr, sehr schöne, viele Erinnerungen. Aber wie gesagt, das ist schwer für mich immer noch. Ich hatte auch eine psychische war ich auch fertig gewesen. Mhm. Und Ich dachte erst, sie kommen da gar nicht raus, aber ich hatte liebe Freunde, die haben mir immer geholfen. Mhm. Ja, also. Und so wie du es gerade gesagt hast, wart ihr ja auch vorbereitet auf den Tod aufgrund der langen Leidenszeit deines Partners. Ja. Ist ja praktisch in meinen Armen zu Hause verstorben, das wollte ich auch so, wir haben alles. Hat er denn dann gut gehen können? Ja. Oder, ja, wir hatten sehr gute Begleitung auch von der Pflegestation. Mhm. Also er wollte dann auch gehen, er war kraftlos geworden. Konnte nicht mehr, er konnte nicht mehr. Ich habe innerhalb von einem Monat habe ich 10 Kilo abgenommen, weil es war wirklich, er ist ja nur noch hingefallen hier zu Hause, er hatte keine Kraft mehr gehabt, Natürlich ist es extrem traurig, wenn man seinen Partner verliert, aber wenn es dann so ist, dass der Partner das auch selbst gewollt hat, dass es eine Erlösung darstellt, hat das ja auch einen gewissen Trost, dieser Gedanke. Na sicher, klar. Er hat das immer, er wollte ja, er hätte die Chemotherapie auch alles nicht gemacht, aber er hat immer gesagt, nee, für mich, er will mich nicht alleine lassen. Mhm. Und er wusste mal nicht, wie ich denn da klarkomme. Ja. Mhm. Für mich ist es natürlich schwer, ja, alleine. Aber du hast gerade was sehr Schönes gesagt, Marianne. Wertschätze, dass ihr so gute Zeiten miteinander verleben durftet. Ja. Das muss man sich, glaube ich, immer wieder, wenn man einen Todesfall zu beklagen hat, sich vor Augen führen. Den Dank dafür, dass man sich hatte. Ja, das sage ich auch immer wieder, sage ich auch allen anderen Freunden, die so manchmal so abwertig reden oder irgendwie sagt, seid glücklich miteinander und macht so lange was Schönes raus, wie es nur geht. Ja. Und nutzt die Zeit, solange man die Zeit hat. Ja, zumal in unserer Familie, wie gesagt, von seinem Bruder ist die Frau auch verstorben im Juli. Und also das ging so Schlag auf Schlag alles in zweiten Weihnachtsfeiertag. Wie gesagt, 13 Weihnachten wird mir das schwer fallen. Und das glaube ich. Der 17. November, der wird mir auch schwer fallen, weil da hätten wir jetzt Silberhochzeit, ne? Marianne, ich wünsche dir, dass du gut durch die Zeit kommst, durch die nächste wohl noch schwierige Zeit. Aber du hast nette Leute um dich herum, hast du gerade gesagt. Ja. Und du hast, glaube ich, auch eine ganz gute Grundeinstellung. Und dann schafft man das auch ganz gut. Ich wünsche dir viel Kraft und Zuversicht für die nächste Zeit. Dankeschön. Und schön, dass du angerufen hast. Danke. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Maureen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Maureen, 51, guten Morgen. Guten Morgen. Weswegen rufst du an? Kann ich dir sagen, ich bin in einer schwierigen Lage momentan. Mein Partner wird seit 17. September offiziell vermisst. Seit 17. September offiziell vermisst? Ich bin seit 29 Jahren in einer Partnerschaft. Mit ihm? Ja, und aber nicht verheiratet. Und er hat mir einen Abschiedsbrief hinterlegt. Und von der Sekunde an habe ich gewusst, er braucht Hilfe, er ist in einer schwierigen Lage. Was stand in dem Abschiedsbrief drin? Ja, in dem Abschiedsbrief stand drin, dass er seinen Job verloren hat, was er zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. Aber das sah so aus. Und weil er sich selber in so eine Notsituation gebracht hat oder sich selber in diese Lage, in diesem Ausgangspunkt. Und er hat halt eben drin geschrieben, dass er sich so sehr schämt und dass sein Leben am Ende vorbei ist. Dass er wie sehr er mich liebt und dass ihm das unendlich leid tut. Und hat mir all seine ganzen wichtigen Gegenstände wie Pass, er ist Amerikaner, Pass, Kreditkarten, hat er mir nochmal seinen Kontoauszug abgerissen, wo nochmal seine PIN draufsteht, obwohl ich ja Vollmacht habe. Und all die ganzen wichtigen Sachen hat er mir alles hinterlegt. Und er ist tatsächlich nur mit seinem Auto gefahren. Und du weißt also nicht, wohin? Nein. Und es gab auch noch bis heute keine Nachricht, gar nichts? Gar nichts. Es ist alles von der Sekunde angetan, also er ist auch ohne Telefon und er hat ein älteres Auto, wo also kein GPS drin ist, wo man das hätte auslesen können. Er wurde schon mehrfach mit dem Helikopter gesucht, mit der Wasserschutzpolizei, sind an öffentlichen Radiosendern gewesen, mehrfach rauf und runter im ganzen Rhein-Main-Gebiet und einschließlich zweifach in Medien gewesen. Du glaubst, dass er sich was angetan hat? Also seit 5 Wochen setze ich mich mit den Gedanken da auseinander, dass er nicht mehr unter uns ist. Was glaubst du, was er getan haben könnte? Du kennst ihn doch so gut, er war 30 Jahre zusammen. Ja, anscheinend nicht so gut, dass ihm das die Füße unter den Boden weggerissen hat, dass er sich so sehr schämt, dass er sich sein Leben nehmen, ein Ende setzen will. Du kannst dir auch nicht vorstellen, wie er sich das Leben nehmen... Nein, ich mag es mir nicht vorstellen. Aber nochmal, es geht nur um die Arbeitsstelle? Ja. Sonst ist er gesund. sonst ist er total gesund. Ihr beide habt euch und ihr beiden liebt euch? Ja. Ihr habt zusammen gewohnt? 29 Jahre. 29 Jahre. Ja. Er ist einfach mit der Situation nicht klargekommen, was auf der Arbeit passiert ist. Aber das erschüttert mich schon, wenn ich das höre. Wenn es nur um die Arbeit geht. Ja, was heißt nur? Ja, es ist sein Verschulden. Und ich kann das vielleicht mal kurz erklären. Und zwar aus dem einfachen Grunde. Er ist seit über 23 Jahren beim Arbeitgeber in unkündbarer Stellung und hat also so einen Uraltvertrag noch bis zur Rente hin. Ist einer der besten Mitarbeiter. Verdient ein Schweinegeld. Und er arbeitet für einen Kurierdienst für FedEx. Und dort ist er im Besitz gewesen eines iPhones und ein Kunde hatte eine Anzeige gemacht, bin unbekannt, weil er das nicht erhalten hat und die Kriminalpolizei hat ein Jahr lang ermittelt. Und dann haben sie ihn an dem 17. September, wo er zurückgekommen ist von der Arbeit, ihn vollendete Tatsachen gestellt und unter Druck gesetzt. Also die haben vermutet, dass er es genommen hat? Ja, genau. Glaubst du das, dass er das genommen hat? Er hat unterschrieben dafür, weil sie konnten dem das nachweisen, aufgrund dessen, weil er im Apple Store runtergeladen hat. Und das war also ganz schwierig herauszukriegen. Aber wie absurd, wenn du sagst, dass er viel Geld verdient. Warum macht er sowas? Weiß ich nicht. Er war seit 15 Jahren schon bei Vodafone und hat sowieso alle zwei Jahre neues Handy gekriegt. Ja, er hat ein Einkommen gehabt von 2140 netto bei Steuerklasse 1. Ja. Mhm. Normalerweise hat das gar nicht nötig. Ich weiß nur, da wo er immer denn noch ein Bier trinken gegangen ist, dass er dem die Pizzeria gehört hat, hat er gesagt, ich wünsche dir ein schönes Leben. Er hat Tränen in den Augen gehabt und God bless you. Und hat er gesagt, it's not fair und ist aufgrund dessen dann nach Hause gefahren. Das war abends um 17.30 Uhr. Es war auch ein guter Freund von ihm da, ein enger Freund. Selbst dem hat er nichts anmerken lassen, weil er sich unendlich geschämt hat. Ja. Weil er es ja auch wahrscheinlich gemacht hat. Was heißt gemacht hat, wie auch immer, er war in diesem Besitz von diesem iPhone. Ja, also, ich meine, da gehen wie auch immer, das hätte man ja irgendwie, ja, das hätte man ja auch irgendwie lösen können. Jetzt frage ich dich, du bist seine Frau, seine Partnerin seit so langer Zeit. Ja. Hast du nicht auch Zorn auf ihn, dass er dir sowas antut? Momentan habe ich Zorn. Meine ganze Gefühlswelt geht schon seit 5 Wochen in allen Richtungen. Ja. Das verstehe ich, das hätte ich auch. Weil das hätte man doch gemeinsam lösen können. Irgendwie hätte man das lösen können. Das war ja jetzt kein Drama. Das weiß er auch. Aber ich glaube, die Scham war größer bei ihm. Weil ich bin ja auch, ich war ja zwischendurch ja schon mal bei so einer e.V. Hilfegruppe. Und die haben mir das halt eben so erklärt, dass es halt in dem Moment halt eben eine Verzweiflungstat ist und dass die Scham größer ist. Und wenn man unter so einem Druck steht, dass man dafür sich dann halt in dem Moment nicht sieht, wie es weitergeht, ja. Obwohl es nichts gibt, was wir nicht schon in 29 Jahren geregelt haben. Jetzt stehst du da und hast wahrscheinlich vor jedem Telefonklingeln Angst. Es kommt ein Anruf der Polizei, wir haben irgendetwas entdeckt. Ja. Ja, das hätte ich auch. Ja, ich muss davon ausgehen. Vor 2 Tagen haben sie erst eine Leiche gefunden im Main. Und da habe ich natürlich dann auch gleich nachgefasst. Aber das war halt eben nicht diejenige Person, die vermisst wird. Ne? Aber dass man das Auto auch noch nicht gefunden hat, finde ich auch so. Das Auto kommt da von daher, weil er ein älteres Modell hatte, so einen alten Opel Corsa. Mhm. Und der kein GPS-System drin hat. Ja, trotzdem. Es war ein alter Opel Corsa, sagst du? Mhm. Welche Farbe? Silbergrau. Hast du die Autonummer im Kopf? Ja, FR 1144. Sag's nochmal. FR 1144. Mhm. Es wird von der LKA, BKA bundesweit gesucht. Mhm. Mhm. Ja, also es ist nichts, also es ist alles getan. Er ist bei den Konsulaten gemeldet. Es wurde mit Helikopters gesucht, mit der Wasserschutzpolizei. Er war in öffentlichen Medien drin, zweifach, gleich in der ersten Woche und jetzt letzte Woche nochmal von der Frankfurter Presse bis Rundschau. Nun ist das ja für dich auch eine enorme Belastung. Ja, auf mich steht ein enormer Druck. Wer stützt dich? Mit wem kannst du dich austauschen? Ja, unser gemeinsamer engmaschiger Freundeskreis. Den gibt es und der ist da. Der ist da. Mhm. Zwischendurch war ich bei einer Beratung, so eine Anlaufstelle, die mir die Kriminalpolizei gegeben hat. Mhm. Aber da habe ich festgestellt, dass das für mich auch nicht so das Wahre ist, weil austauschen kann ich mich in unserem gemeinsamen Freundeskreis. Ich verstehe. Weil wir auch schon seit 30 und 35 Jahren alle eng miteinander befreundet sind. Mhm. Ja, da kennt man sich und dann kann man es viel besser einschätzen und man versteht sich gegenseitig. Das ist wahr. Und manchmal kommt mir natürlich, dann ist es schwer, den Alltag nachzugehen. Man ist draußen, fährt rum und macht sich natürlich seine Gedanken. Ja, wo ist der Partner und es hat keiner verdient. Maureen, du hörst, dass meine Sendung gleich vorbei ist. Die Musik läuft schon im Hintergrund. Ja, ja. Darf ich dir anbieten, dass wir dich auch gleich nochmal anrufen? Gerne. Das machen wir sehr gerne, Maureen. Und ich hoffe, dass die Ungewissheit zumindest bald ein Ende hat. Ja. Wir melden uns gleich bei dir. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Danke. In der Technik heute Nacht Tim Dohnke. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt auch morgen wie immer ab 0 Uhr anrufen. Da sind die kostenfreien Leitungen geschaltet. Gute Nacht. Schöne Nacht. Tschüss.